Abschnitt 10 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Buch, Anschauungen und Überzeugungen der Massen. Viertes Kapitel, Grenzen der Veränderlichkeit der Anschauungen und Überzeugungen der Massen. Paragraph 1, die festen Überzeugungen. Es besteht ein genauer Parallelismus zwischen den anatomischen Merkmalen der Wesen und ihren psychologischen Merkmalen. In den anatomischen Merkmalen finden sich gewisse unveränderliche Elemente, die so wenig veränderlich sind, dass zu ihrem Wandel geologische Perioden nötig sind. Und neben diesen festen, ursprünglichen, finden sich sehr wandelbare Merkmale, die durch das Milieu, die Kunst des Züchters und des Gärtners leicht abgeändert werden, oft so sehr, dass sie dem oberflächlicheren Betrachter die Grundmerkmale verbergen. Der gleichen Erscheinung begegnen wir bei den geistigen Merkmalen. Neben den ursprünglichen, psychischen Elementen einer Rasse finden sich wandelbare und wechselnde Elemente. Das ist der Grund, warum wir bei der Untersuchung der Überzeugungen und Anschauungen eines Volkes stets einen sehr festen Grund finden, auf den Anschauungen gepfropft sind, die ebenso flüchtig wie der den Felsen bedeckende Sand sind. Die Überzeugungen und Anschauungen der Massen bilden demnach zwei wohlgeschiedene Klassen. Zu der einen gehören die ständigen großen Überzeugungen, welche mehrere Jahrhunderte wären und auf denen eine ganze Kultur beruht, so zum Beispiel in der Vorzeit der feudale Gedanke, die christlichen Ideen, der Reformationsgedanke, in der Gegenwart das Nationalitätsprinzip, die demokratischen und sozialen Ideen. Zur anderen gehören die wechselnden Ansichten des Augenblicks, die meist aus allgemeinen Gedanken sich herleiten und die mit jedem Zeitalter erstehen und vergehen. So zum Beispiel die Theorien, welche in bestimmten Zeiten Kunst und Literatur beherrschen, wie jene, denen die Romantik, der Naturalismus, der Mystizismus usw. so entsprungen sind. Sie sind meist so oberflächlich wie die Mode und wechseln wie diese. Es sind die Wellen, die auf der Oberfläche eines tiefen Sees unaufhörlich kommen und gehen. Die Zahl der großen allgemeinen Überzeugungen ist nicht groß. Ihr Entstehen und Vergehen bildet die Höhepunkte in der Geschichte jeder historischen Rasse. Sie bilden das eigentliche Gerüst der Zivilisationen. Eine flüchtige Anschauung in der Massenseele zu verpflanzen ist sehr leicht. Sehr schwer aber ist dies bei einer dauernden Überzeugung der Fall. Ebenso schwer ist es, die letztere zu stören, wenn sie einmal befestigt ist. Oft ist sie nur um den Preis gewaltiger Revolutionen zu ändern. Ja, die Revolutionen haben diese Macht nur, wenn die Überzeugung fast ihre ganze Herrschaft über die Seelen eingebüßt hat. Die Revolutionen dienen dann zur endgültigen Wegwerfung dessen, was schon ziemlich aufgegeben, aber durch das Joch der Gewohnheit noch nicht gänzlich außer Geltung gekommen war. Die beginnenden Revolutionen sind in Wahrheit verschwindende Überzeugungen. Der Tag, an dem eine große Überzeugung zu sterben bestimmt ist, ist leicht zu erkennen. Es ist derjenige, an dem ihr Wert diskutiert zu werden beginnt. Da jede Gesamtüberzeugung nur eine Fiktion ist, so kann sie nur bestehen, wenn sie keiner Prüfung unterzogen wird. Selbst nach der starken Erschütterung eines Glaubens bewahren die aus ihm abgeleiteten Institutionen ihre Macht und erlöschen nur langsam. Hat er schließlich ihre ganze Gewalt eingebüßt, dann bricht alles von ihm Gestützte bald zusammen. Es war noch keinem Volke gegeben, seine Überzeugungen ändern zu können, ohne dazu verurteilt zu sein, alle Elemente seiner Kultur abzuändern. Es modifiziert sie so lange, bis es eine neue geltende Gesamtüberzeugung erworben und bis dahin lebt es notgedrungen in Anarchie. Die Gesamtüberzeugungen sind die notwendigen Stützen der Kultur. Sie geben den Ideen die Orientierung. Sie allein erwecken Glauben und begründen die Pflicht. Stets haben die Völker den Nutzen allgemeiner Überzeugungen empfunden und instinktiv erfasst, dass das Hinschwinden derselben die Stunde des Niederganges für sie bedeuten würde. Der fanatische Kultus Roms bedeutete für die Römer den Glauben, der sie zu Herren der Welt machte. Und als dieser Glaube erstorben war, da musste Rom sterben. Erst als die Barbaren, welche die römische Zivilisation zerstörten, einige Gesamtüberzeugungen erlangt hatten, bekamen sie einen gewissen Zusammenhalt und konnten aus der Anarchie herauskommen. Nicht ohne Grund also haben die Völker stets ihre Überzeugungen intolerant verfochten. Diese Intoleranz, die vom philosophischen Standpunkte so tadelbar ist, stellt die notwendigste Tugend im Völkerleben dar. Um Gesamtüberzeugungen zu begründen oder aufrechtzuerhalten, hat das Mittelalter so viele Scheiterhaufen errichtet und sind so viele Erfinder und Neuerer verzweifelt gestorben, wenn sie der Folter entgingen. Um solche Überzeugungen zu verteidigen, sind so viele Menschen auf den Schlachtfeldern gestorben und werden dort noch sterben. Die Befestigung einer Gesamtüberzeugung ist sehr schwierig, aber hernach ist ihre Macht lange Zeit unüberwindlich und mag sie auch philosophisch einen Irrtum bedeuten, sie drängt sich den erleuchtetsten Geistern auf. Haben nicht die Völker Europas mehr als 15 Jahrhunderte lang religiöse Legenden, die bei näherer Betrachtung ebenso barbarisch wie der Moloch-Mythos sind, als unbestreitbare Wahrheiten betrachtet? Fußnote: barbarisch im philosophischen Sinne, wohlverstanden. In der Praxis haben sie eine ganz neue Kultur begründet und 15 Jahrhunderte lang den Menschen jene Traumes- und Hoffnungsparadiese sehen lassen, die er nicht mehr kennen wird. Ende der Fußnote. Die entsetzliche Unsinnigkeit des Mythos von einem Gotte, der sich für die Unfolgsamkeit eines seiner Geschöpfe an seinem Sohne mittels furchtbarer Marter rächt, ist viele Jahrhunderte lang nicht bemerkt worden. Die gewaltigsten Geister, ein Galilei, Newton, Leibniz, haben keinen Augenblick die Bestreitbarkeit der Wahrheit solcher Dogmen auch nur vermutet. Nichts zeigt schlagender die durch Gesamtüberzeugungen bewirkte Hypnose, aber auch nichts zeigt besser die beschämenden Grenzen unseres Geistes. Sobald ein neues Dogma der Menschenseele eingepflanzt ist, inspiriert es die Institutionen, die Künste und das Verhalten der Menge. Die von ihm über die Seelen geübte Herrschaft ist dann eine absolute. Die Männer der Tat denken nur an dessen Verwirklichung, die Gesetzgeber nur an dessen Anwendung, die Philosophen, Künstler, Schriftsteller beschäftigen sich nur mit dessen Umsetzung in verschiedene Formen. Aus der Grundüberzeugung können momentane Ideen entspringen, die aber stets den Stempel des Ursprungsglaubens aufweisen. Die ägyptische, die europäisch-mittelalterliche, die islamitische Kultur der Araber leitet sich aus einer kleinen Anzahl religiöser Überzeugungen her, die ihren Stempel den geringsten Elementen dieser Kulturen aufdrückten und sie sogleich richtig erkennen lassen. Und so haben sich, dank den Gesamtüberzeugungen, die Menschen jeden Zeitalters mit einem Netz von Überlieferungen, Anschauungen und Gewohnheiten umgeben, durch die sie stets einander ähnlich sind. Besonders werden die Menschen durch die aus diesen Überzeugungen entspringenden Anschauungen und Gewohnheiten geleitet. Sie regeln die unbedeutendsten Akte unseres Lebens und der unabhängigste Geist denkt nicht daran, sich ihnen zu entziehen. Die echteste Tyrannei ist die, welche die Seelen unbewusst beherrscht, denn sie allein ist unbekämpfbar. Gewiss waren Tiberius, Genghis Khan, Napoleon schreckliche Tyrannen. Aber noch von ihrem Grabe aus haben Moses, Buddha, Jesus, Mohammed, Luther eine noch viel größere Herrschaft über die Geister geübt. Eine Verschwörung kann einen Tyrannen stürzen. Was vermag sie aber wider einen wohlgefestigten Glauben? In ihrem heftigen Kampfe gegen den Katholizismus ist unsere große Revolution trotz des offenbaren Beifalls der Massen und trotz Zerstörungsmitteln, wie sie die Inquisition nicht unerbittlicher anwandte, unterlegen. Die einzig wahren Tyrannen, welche die Menschheit je gekannt, waren stets die Schatten der Toten oder ihre eigenen Illusionen. Niemals war die philosophische Absurdität, die den Gesamtüberzeugungen sehr häufig anhaftet, ein Hindernis für ihren Triumph. Ja, dieser Triumph scheint sogar nur dann möglich, wenn sie irgendwelchen geheimnisvollen Unsinn enthalten. Die offenbare Schwäche der sozialistischen Dogmen der Gegenwart wird also ihren Triumph über die Massenseele nicht verhindern. Ihre wahre Minderwertigkeit im Verhältnis zu jedem religiösen Glauben besteht bloß darin, das Glücksideal, welches der Letztere in Aussicht stellte, konnte nur in einem zukünftigen Leben verwirklicht werden, und so konnte niemand diese Verwirklichung bestreiten. Da das sozialistische Glücksideal auf Erden realisiert werden soll, so wird gleich bei den ersten Verwirklichungsversuchen die Leerheit der Verheißungen an den Tag treten und damit wird der neue Glaube alles Prestige verlieren. Seine Macht wird also nur bis zu dem Tage wachsen, wo nach seinem Triumphe die praktische Verwirklichung einsetzen wird. Und aus diesem Grunde wird die neue Religion, welche, wie alle früheren, zunächst eine zerstörerische Rolle spielt, nicht wie diese in der Folge schöpferisch zu wirken vermögen. Paragraph 2. Die wechselnden Anschauungen der Massen. Über den festen Überzeugungen, deren Macht wir dartaten, liegt eine Schicht von Anschauungen, Ideen, Gedanken, die beständig kommen und gehen. Manche dauern nur einen Tag, und die bedeutendsten derselben überdauern nicht das Leben einer Generation. Wir bemerkten bereits, dass die Veränderungen innerhalb dieser Anschauungen zuweilen mehr scheinbar als wirklich sind und dass sie stets den Stempel der Rasseneigenschaften tragen. Indem wir beispielsweise die politischen Institutionen unseres Landes betrachten, sahen wir die scheinbar entgegengesetztesten Parteien. Monarchisten, Radikale, Imperialisten, Sozialisten und so weiter ein absolut identisches Ideal haben und dass dieses Ideal sich nur auf die geistige Struktur unserer Rasse bezieht, da sich unter den analogen Namen bei anderen Rassen ein gänzlich entgegengesetztes Ideal findet. Weder der Name der Anschauungen noch die täuschenden Anpassungen sind es, was den Kern der Dinge verändert. Die Bürger der Revolutionszeit, die von der römischen Literatur ganz erfüllt waren und die, durch die Römische Republik angezogen, deren Gesetze, Ruten bündeln und Togen adoptierten und versuchten, deren Institutionen und Muster nachzuahmen, wurden dadurch noch keine Römer, dass sie unter der Herrschaft einer mächtigen Geschichtsillusion standen. Es ist die Aufgabe des Philosophen, das, was sich in den scheinbaren Veränderungen von den alten Überzeugungen erhält, zu erkunden und das zu sondern, was in der Flut der Anschauungen durch die Gesamtüberzeugungen und die Massenseele beeinflusst ist. Ohne dieses philosophische Kriterium könnte man meinen, die Massen änderten politische oder religiöse Überzeugungen häufig und willkürlich. Die ganze politische, religiöse, Kunst- und Literaturgeschichte scheint dies in der Tat zu bezeugen. Nehmen wir zum Beispiel eine recht kurze Periode unserer eigenen Geschichte, etwa die von 1790 bis 1820, also 30 Jahre, die Dauer einer Generation. Wir sehen hier, wie die zuerst monarchischen Massen revolutionär, dann imperialistisch und schließlich wieder monarchisch werden. In Bezug auf die Religion gehen sie in derselben Zeit vom Katholizismus zum Atheismus, dann zum Deismus über und kehren zu den extremsten Formen des Katholizismus zurück. Und das tun nicht bloß die Massen, sondern auch deren Führer. Mit Verwunderung sehen wir jene Konventmitglieder, die geschworenen Feinde der Könige, die von Gott und Teufel nichts wissen wollen, ergebene Diener Napoleons werden und dann unter Ludwig dem 18. in den Prozessionen fromm die Kerzen tragen. Welcher Wechsel sodann in den Massenanschauungen während der folgenden 70 Jahre? Das perfide Albion vom Beginn des Jahrhunderts wird unter den Erben Napoleons der Alliierte Frankreichs. Das zweimal von uns besetzte Russland, das sich über unsere letzten Niederlagen so sehr gefreut, wird mit einem Male als Freund betrachtet. In der Literatur, der Kunst, der Philosophie ist der Wechsel der Anschauungen noch jäher. Die Romantik, der Naturalismus, der Mystizismus und so weiter kommen und gehen nach der Reihe. Die gestern gefeierten Künstler und Schriftsteller werden morgen aufs Tiefste verachtet. Was lehrt uns aber die Analyse dieser scheinbar so tiefen Wandlungen? Dass alle, die im Gegensatze zu den Gesamtüberzeugungen und Gefühlen der Rasse stehen, nur ephemer sind und dass der abgelenkte Strom bald seinen Lauf wieder gewinnt. Jene Anschauungen, welche sich an keine Grundüberzeugung, an kein Gefühl der Rasse knüpfen und die demnach keine Festigkeit haben können, sind allen Zufällen oder, wenn man will, den geringsten Veränderungen des Milieu preisgegeben. Durch Suggestion und Ansteckung entstanden, sind sie stets momentane Art. Sie kommen und gehen oft so schnell wie die Sanddünen, die der Wind am Meeresstrande bildet. Die Summe der flüchtigen Anschauungen der Massen ist heutzutage größer, als sie es je war, und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Erstens büßen die alten Überzeugungen immer mehr ihre Herrschaft ein und wirken nicht mehr wie früher auf die wechselnden Anschauungen im Sinne einer bestimmten Orientierung. Das Erlöschen der Gesamtüberzeugungen lässt Raum frei für eine Menge von Sonderanschauungen ohne Vergangenheit und Zukunft. Zweitens wird die Macht der Massen immer größer und ermangelt immer mehr des Gegengewichts, sodass die besondere Wandelbarkeit der Ideen, die wir bei ihr vorfanden, sich frei äußern kann. Drittens und endlich bringt die neuerdings so ausgebreitete Presse den Massen unaufhörlich die entgegengesetztesten Anschauungen vor Augen. Die von jeder zu erzeugenden Suggestion wird bald von entgegengesetzten Suggestionen aufgehoben. Auf diese Weise kann sich eine Anschauung nicht ausbreiten und hat nur ein kurzes Dasein. Ist sie tot, bevor sie sich hinlänglich verbreiten konnte, um allgemein zu werden. Aus diesen mannigfachen Ursachen ist ein in der Weltgeschichte ganz neues Phänomen erwachsen, welches für unser Zeitalter durchaus charakteristisch ist. Ich meine die Unfähigkeit der Regierung zur Leitung der öffentlichen Meinung. Einst, es ist nicht lange her, bildeten die Aktion der Regierung, der Einfluss einiger Schriftsteller und eine ganz geringe Zahl von Zeitungen die wahren Regulierer der öffentlichen Meinung. Heutzutage haben die Schriftsteller allen Einfluss eingebüßt und die Zeitungen geben nur die öffentliche Meinung wieder. Und die Staatsmänner, weit entfernt, sie zu lenken, suchen ihr nur zu folgen. Sie fürchten sich vor ihr oft schrecklich, was ihrem Handeln alle Festigkeit nimmt. Die Meinung der Massen hat demnach die Tendenz, immer mehr zum obersten Regulator der Politik zu werden. Sie ist heute so weit, Allianzen zu erzwingen, wie wir dies vor kurzem bei der russischen Allianz sahen, die ausschließlich einer Volksbewegung entsprungen ist. Es ist ein sehr interessantes Symptom für unsere Zeit, wenn man sieht, wie Päpste, Könige und Kaiser sich der Einrichtung des Interview unterwerfen, um dem Urteile der Massen ihre Gedanken über einen bestimmten Gegenstand zu unterbreiten. Einst konnte man sagen, die Politik sei keine Sache des Gefühls. Darf man dies auch heute noch sagen, da sie immer mehr durch die Impulse der wandelbaren Massen geleitet wird, die keine Vernunft kennen und nur vom Gefühl beherrscht werden? Die Presse wiederum, die einstige Leiterin der öffentlichen Meinung, hat wie die Regierungen von der Macht der Massen zurücktreten müssen. Gewiss besitzt sie noch eine beträchtliche Macht, aber doch nur, weil sie ausschließlich der Reflex der öffentlichen Meinung und ihrer beständigen Schwankungen ist. Zu einem bloßen Informationswerkzeug geworden, hat sie darauf verzichtet, irgendwelche Ideen oder Lehren zu propagieren. Sie geht allen Veränderungen des öffentlichen Geistes nach und sie muss dies genau tun, da sie sonst infolge der Konkurrenz ihrer Leser verlieren kann. Die alten würdigen und einflussreichen Organe von ehemals, der Konstitutionell, die Debats, der Cycle, deren Aussprüche von der vergangenen Generation ehrfurchtsvoll angehört wurden, sind verschwunden oder zu Informationsorganen geworden, die von einer Chronique amusante, dem Gesellschaftsklatsch und von finanziellen Reklamen umrahmt sind. Welches Blatt wäre heute reich genug, seinen Redakteuren eigene Meinungen gestatten zu können und welches Gericht könnte diese Meinungen bei Lesern haben, die nur unterrichtet oder unterhalten werden wollen und die hinter jeder Empfehlung eine Spekulation wittern? Die Kritik hat nicht einmal mehr die Macht, ein Buch oder Theaterstück zu lancieren. Sie kann ihnen schaden, aber nicht nützen. So sehr sind sich die Blätter der Zwecklosigkeit aller Kritik und Eigenmeinung bewusst, dass sie allmählich die literarischen Kritiken unterdrückt haben, indem sie sich begnügen, den Titel des Buches nebst 2 bis 3 Zeilen Reklamezeilen anzuführen, und so wird es sich wohl in 20 Jahren auch mit dem Theater verhalten. Das Erlauern der Meinung ist heute die hauptsächliche Sorge der Presse und der Regierungen. Welche Wirkung ein Ereignis, ein Gesetzentwurf, eine Rede hat, das ist's, was sie stets wissen müssen. Und das ist nicht so leicht. Denn nichts ist wandelbarer und schillernder als das Denken der Massen und nichts ist häufiger, als dass sie eben dasselbe, was sie den Tag vorher bejubelten, mit dem Anathema belegen. Dieser völlige Mangel an Meinungsleitung und gleichzeitig die Auflösung der Gesamtüberzeugungen haben als Endergebnis eine vollständige Zerbröckelung aller Überzeugungen zur Folge gehabt und dazu die wachsende Indifferenz der Massen gegenüber allem, was ihre Interessen nicht direkt berührt. Lehren wie der Sozialismus haben wirklich überzeugte Anhänger nur in den völlig ungebildeten Schichten, zum Beispiel bei Berg- und Fabrikarbeitern. Der Kleinbürger, der Handwerker, der nur ein wenig gebildet ist, ist völlig skeptisch oder wandelbar geworden. Die seit 30 Jahren erfolgte Entwicklung ist offensichtlich. In der vorangehenden, aber nicht weit zurückliegenden Zeit besaßen die Meinungen noch eine allgemeine Orientierung. Sie leiteten sich von der Annahme gewisser Grundüberzeugungen her. Schon dadurch, dass man Monarchist war, hatte man in Geschichte und Wissenschaft notwendig bestimmte, sehr umgrenzte Ideen. Und wenn man Republikaner war, so hatte man ganz entgegengesetzte Ideen. Ein Monarchist wusste genau, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt. Und ein Republikaner ebenso genau, dass er von ihm abstammt. Der Monarchist muss von der Revolution mit Abscheu, der Republikaner verehrungsvoll sprechen. Es gab Namen wie Robespierre und Marat, die mit andächtiger Miene, andere wieder wie Cäsar, Augustus, Napoleon, die man nur unter Schmähungen aussprechen durfte. Bis auf unsere Sorbonne war diese naive Art der Geschichtsauffassung verbreitet. Fußnote: In dieser Beziehung sind gewisse Seiten aus den Büchern unserer Professoren recht interessant. Sie zeigen, wie wenig der kritische Geist durch unsere Universitätsbildung entwickelt wird. Ich zitiere beispielshalber folgende Zeilen aus der Französischen Revolution eines ehemaligen Geschichtsprofessors an der Sorbonne, der Unterrichtsminister gewesen ist. Zitat: Die Einnahme der Bastille ist ein Hauptereignis für die Geschichte nicht bloß Frankreichs, sondern Europas überhaupt. Sie leitete eine neue Epoche der Weltgeschichte ein. Zitat Ende. Betreffs Robespierre erfahren wir staunend, Zitat: Seine Diktatur erstreckte sich besonders auf die Anschauung, Überzeugung, sittliche Autorität. Sie war eine Art Pontifikat in der Hand eines tugendhaften Mannes. Zitat Ende. In Klammern Seite 91, 220. Ende der Fußnote. Heute verlieren gegenüber der Diskussion und Analyse alle Anschauungen ihr Prestige. Ihre Angeln nützen sich bald ab und nur wenige bleiben, die uns erregen könnten. Der moderne Mensch fällt immer mehr der Gleichgültigkeit anheim. Wir wollen diese allgemeine Erschöpfung der Anschauungen nicht allzu sehr bedauern. Dass sie ein Entartungssymptom im Völkerleben ist, ist unbestreitbar. Gewiss haben die Seher, Apostel, Führer, kurz die Überzeugten, eine ganz andere Gewalt als die Verneiner, Kritiker und Indifferenten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn durch die gegenwärtige Macht der Massen eine einzelne Anschauung genug Prestige erlangte, um zur Geltung zu gelangen, sie bald eine solche tyrannische Gewalt besäße, dass sie alles sogleich beugen würde und die Zeit der freien Diskussion für lange vorüber wäre. Oft sind die Massen friedfertige Herren, wie Heliogabal und Tiberius zeitweilig waren, aber sie haben auch wilde Launen. Ist eine Kultur reif, ihnen in die Hände zu fallen, dann ist sie zu vielen Zufällen ausgesetzt, um noch lange zu wehren. Wenn irgendetwas die Stunde des Niederganges aufzuhalten vermag, dann ist es nur die extreme Wandelbarkeit der Anschauungen und die wachsende Gleichgültigkeit der Massen gegenüber allen Gesamtüberzeugungen. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Dezember 2024.